man hören, muss man hören. Die Stories muss man hören, man muss sie sehen, man muss sie hören, man muss sie sehen. Wir wollen bestimmen. Wir wollen bestimmen. Wir wollen bestimmen, wir wollen bestimmen, wir wollen bestimmen. Für eine freie Uni wollen wir bestimmen. Für eine freie Uni, da braucht man Studis. Die Studis müssen wohnen, müssen wohnen. Die Studis müssen wohnen, sie müssen leben. Sie müssen wohnen, sie müssen leben. Wir wollen bestimmen. Wir wollen bestimmen. Yeah!